So, und der zweite Teil zur Wirtschaftsform im Dritten Reich. Wir haben jetzt über die Friedenswirtschaft gesprochen bis 1939. Und jetzt müssen wir über die Kriegswirtschaft des Dritten Reiches sprechen, die ja nur noch mal anders war. Man muss sich vorstellen, dass ja Millionen junger Männer, die ja Arbeitskräfte sind, dass die alle im Feld standen und für die Industrie nicht zur Verfügung standen. Auf der anderen Seite musste ja die Industrie gerade im Krieg produzieren, Rüstungsgüter, Versorgung etc. Und dieses fehlende Menschenmaterial hat man ausgeglichen, indem man Gefangene in der Industrie eingesetzt hat, Industrie und Landwirtschaft. Und auch, ich sage das jetzt vollkommen wertfrei, nur eben als Tatsache, auch so Deportationen und Zwangsverpflichtungen überall in der Ukraine und in Frankreich sind vor dem Hintergrund der fehlenden Arbeitskräfte in der Wirtschaft, in der Industrie zu sehen. Das konnte man ganz gut, dann im Laufe des Krieges konnte man das ganz gut kompensieren, weil es ja keinen Mangel an diesen Arbeitskräften gab. Also das konnte ausgeglichen werden. Könnte man sagen, kam noch dazu, dass diese Arbeitskräfte so gut wie nichts gekostet haben und die der Industrie entzogenen Arbeitskräfte, die beim Militär waren, die haben ja auch nur geringfügigen Sold bekommen. Eine Seite ist wirklich sehr schwer zu verstehen. Das ist ja eigentlich auch ein Wunder gewesen, dass man das meistern konnte. Man muss sich ja mal vorstellen, im Krieg musste ja vieles weiterlaufen, was eigentlich gar nicht weiterlaufen konnte. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben mit ihren Finanzierungen für Immobilien und so weiter. Das musste ja wahrscheinlich alles irgendwie auf Eis gestellt werden. Aber in der Kriegswirtschaft war es dann so, dass die Industrie noch mal stärker kontrolliert wurde und nicht nur daraufhin bewirtschaftet wurde und nicht nur daraufhin Direktiven erhalten hat, wie viel sie produziert, zu welchem Preis sie produziert, sondern auch sehr noch mehr, was sie produziert. Und nun kam noch dazu, wie sie es produziert. Dann hat man bei den Russen gemerkt, ich nehme an, dass man das bei den Russen, aufgefallen ist, dass der Vorteil in einer Normierung bestand. Und das konnte man nicht so leicht umsetzen. Unsere Kraftfahrzeuge beispielsweise, großer Teil des Kriegsgerätes sind ja Kraftfahrzeuge, die sind ja von den unterschiedlichsten Firmen hergestellt worden, Firmen, die wir heute gar nicht mehr haben. Also nicht nur Mercedes und VW, sondern auch Horch und was gab es da noch alles, verschiedene Autofirmen, die es heute gar nicht mehr gibt. Und jeder hat natürlich ein anderes Auto produziert. Und dann kriegten die die Auflage, die mussten dann die Teile normen. Das wäre in der Privat, also nicht nur innerhalb der Firmenpalette, sondern passend machen mit den Produkten der anderen Hersteller. Da gab es dann für die Fahrzeuge Einheitsfahrgestelle, Einheitsfelgen, Einheitsreifen, Einheitsschrauben, Einheitsmotoren zum Glück. Das Ding hat zum Schluss ein bisschen anders ausgesehen, da waren die Kotflügel ein bisschen anders und ein anderes Firmenzeichen drauf. Aber die wesentlichen Teile waren als sogenannte Einheitsmotoren sowohl bei Daimler-Benz als auch bei Ford oder anderswo produziert worden. Dann hat natürlich die Regierung des Dritten Reiches auch die Möglichkeit gehabt, die besetzten Gebiete in die Produktion mit einzubeziehen. Bei uns war ja in Deutschland war ja alles zerstört. Die Zerstörung hat ja wahnsinnig um sich gegriffen. Die Industrieanlagen sind zusammengeschlagen worden aus der Luft. Und trotzdem ist im letzten Kriegsjahr, wie ich schon sagte, wesentlich mehr Produktionsausstoß da gewesen als im ersten Kriegsjahr. Muss man natürlich bedenken, dass die besetzten und auch verbündeten Länder auch in die Kriegsproduktion, überhaupt in die Gesamtversorgung auch der deutschen Bevölkerung mit eingebunden war. Also ganz Frankreich, die Tschechei, aber auch aus Italien wurde geliefert, zum Beispiel Obst, Gemüse, solche Sachen. Und der Balkan spielte auch eine ganz große Rolle, Ungarn und auch der Balkan, auch Jugoslawien. Zu dem Krieg mit Jugoslawien, um das mal so nebenbei einzuflechten, ist es ja eigentlich auch aus folgendem Grunde gekommen. Nicht, weil die Deutschen so eroberungssüchtig waren und unbedingt auch noch Jugoslawien besetzen wollten, sondern weil die jugoslawische Cvetkovic-Regierung kein Militärbündnis hatte, aber ein Handelsabkommen mit dem Deutschen Reich. Und das war für unsere Versorgung sehr wichtig. Auch sehr viel ist aus Rumänien gekommen, aber eben auch Jugoslawien. Und dann ist in Jugoslawien geputscht worden und eine kommunistische, von Russland unterstützte Regierung ist an die Macht gekommen. Und da konnte man auch mal sehen, also so sauber haben die Russen auch nicht gespielt. Ich sage zwar immer, das war Unrecht, den Vertrag zu brechen, dabei bleibe ich auch. Aber die Russen haben auch nicht so sauber gearbeitet und haben dann insgeheim, Deutschland war zwar nicht ihr Bündnispartner, aber der sozusagen hatten ein Stillhalteabkommen und haben dann die Jugoslawen angestiftet und dort einen Aufstand geschürt. Und das war dann der Grund, warum dann die Wehrmacht sozusagen mit laufenden Motoren gedreht hat und ganz schnell mal Jugoslawien auch noch aufgerollt hat. Aber das ist eben dann auch als Versorgungsgebiet für das Deutsche Reich zur Verfügung gestanden. Und das muss man auch mal sagen, weil das die Leute heute nicht wissen. Im Ersten Weltkrieg hat das deutsche Volk furchtbar Hunger gelitten. Durch die Seeblockade der Entente, was damals die Alliierten waren. Und die Versorgung über See war nicht mehr gewährleistet. Und dann hat man natürlich auch damals die Technik, die man heute hat, mit Kühlfahrzeugen und Kühlhäusern, hat man auch nicht gehabt, das kam noch dazu. Aber jedenfalls hat es die kaiserliche Reichsregierung nicht geschafft, das deutsche Volk ausreichend zu ernähren und vor dem Hunger zu bewahren. Im Zweiten Weltkrieg, der ungefähr genauso lange gedauert hat, war bis zum Schluss die Versorgung des deutschen Volkes gewährleistet. Es sind Marken ausgegeben worden, nicht? Die Leute kriegten Lebensmittelmarken, mussten zum Geld zusätzlich immer noch eine Marke abgeben, Fleisch, Fett, Milch, Butter, Eier, was? Aber es war immer ausreichend und es war genug da. Es war rationiert, aber es war da. Die Armee musste auch mit versorgt werden und die Millionen Gefangenen mussten ja auch noch mit ernährt werden. So. Und die Leistungen, die im Kriege durch die Zwangsbewirtschaftung, das kann man jetzt verwerflich finden oder nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich werte das nicht. Aber es waren ungeheure Leistungen. Wenn man sich vorstellt, was alleine an diesem Westwall, der ja auch keinen Nutzen erbracht hat, aber was da für ein materieller Aufwand getrieben worden ist, um diese Bunkerkette aufzubauen, Unterseeboothäfen, wo die Unterseeboote in geflutete Hallen einfahren konnten, die bombensicher waren, da konnten die Feinde Bomben abwerfen, so viel wie sie wollten, das hat ja dem Bunkerunterstand überhaupt gar nichts ausgemacht. Also das war schon auch ein Wunderwerk, vor allen Dingen auch organisatorisch. Und wenn man ein organisatorisches Wunderwerk aufziehen will, dann braucht man natürlich auch dazu disziplinierte Leute, die sich in dieses organisatorische Wunderwerk diszipliniert einfügen. Und die waren dann schon aus der Hitlerjugendgeneration heraus gekommen und haben dann überall, sowohl in der Armee als auch in der Industrie, militärisch gezielt, preußisch diszipliniert ihre Aufgaben erfüllt. Das haben wir heute nicht mehr. Und wenn wir an das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik denken in der Nachkriegszeit, dann sage ich jetzt ganz ketzerisch, dieses Wirtschaftswunder ist von der Hitlerjugendgeneration geschaffen worden. Das ist eine Tatsache. Und es ist auch eine Tatsache, dass ohne die disziplinierte Erziehung, die ja dann später so verteufelt worden ist, in den 80er Jahren hauptsächlich, das anti-autoritäre Denken sich durchgesetzt hat, aber nur mit dieser Generation, die so vorbereitet waren, war das möglich. Und heute erleben wir nur Korruption und Niedergang. Solche Menschen haben wir kaum noch. Aber das erklärt auch nicht alles an diesem Wirtschaftswunder. An dem Punkt bin ich noch nicht. So, das war das Wirtschaftswunder des Dritten Reiches. Ich denke, ich habe das ausreichend erklärt. Es hat funktioniert bis zum Schluss, auf ganz unübliche Art und Weise. Und es wäre ohne die Niederlage im Kriege wahrscheinlich nicht tot zu kriegen gewesen und wäre in der damaligen Zeit auch ganz sicher wegweisend für andere Nationen geworden. Es war den anderen Nationen überlegen und ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler hat auch gesagt, wenn ich mir die Frage vorlege während des Krieges, ob unsere Staats- und Wirtschaftsformen eine Chance haben, gegen so ein diszipliniertes System in der Zukunft zu bestehen, dann ist meine Antwort nein. So, nun war der Krieg aus und wir waren schlimmer dran, noch viel schlimmer als in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Schlimmer deswegen, weil wir so gut wie keine Industrie mehr hatten. Deutschland nochmal Gebiete verloren hatte. Aus den abgetrennten Gebieten ein paar Millionen Flüchtlinge, Deutsche, aufnehmen mussten und irgendwie integrieren, ernähren mussten, Arbeitsplätze geben mussten. Deutschland war geteilt. Auf der anderen Seite ist das sozialistische System nach sowjetischem Vorbild eingerichtet worden. Wollen wir uns erstmal diesem DDR-System zuwenden, bevor wir zur Bundesrepublik kommen. Nun winkt man immer ab und sagt, naja, also das kann ja alles nichts getaugt haben, schon von der ganzen Konstruktion her. Denn das sieht man ja, wie marode das war und dass sie zum Schluss pleite gemacht haben. Dazu muss ich sagen, die DDR hat um ein vieles schlechtere Startvoraussetzungen gehabt als die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist erstmal mit Geld zugeschüttet worden, durch den Marshallplan. Fremdes Kapital ist reingekommen, kein Problem. Alles nach amerikanischem Muster, neueste Maschinen wurden angeschafft und das Land blühte auf, aber eben um den Preis, langfristig gesehen, dass die eigentlichen Gewinne aus diesem blühenden Wirtschaftswesen dann nicht der deutschen Nation mehr zugutekommen konnten. In der DDR hatte man Probleme. Erstens, die DDR war kleiner. Die Hauptindustriegebiete hatte Westdeutschland, nämlich beispielsweise das Ruhrgebiet, aber auch Bayern mit MAN und BMW und sowas alles. Und so viel hatten die dort nicht. Die hatten Eisenach ein bisschen und dann die Leuna Werke und sowas. Und alles andere mussten sich neu aufbauen. Und die haben auch ein Wirtschaftswunder hinterlassen, ein erstaunliches. Die hat nämlich niemand so richtig finanziert. Und dann kam noch dazu, man muss sich natürlich die Frage stellen, warum das erstmal sehr lange gedauert hat, bis sie die Bevölkerung anders als im Westen vor dem Hunger bewahren konnten. Die Hungerzeit in der damaligen DDR hat ja ein paar Jahre länger angehalten. Also in der DDR hat man ja 1948, 1949 noch kräftig gehungert. Also 1947, 1948 waren ja ganz grausame Jahre. Da hat man im Westen vielleicht noch nicht in Saus und Braus gelebt, aber man hat schon nicht mehr gehungert. Die Leute haben ja schon in den ersten Jahren schon fast von dem Abfall der Amerikaner leben können. Aber das war eben im Westen nicht so, weil die Russen ja selber nichts hatten. Das war nicht böser Wille von den Russen, sondern wir haben das ja gesehen, was die Russen zum Essen bekommen hatten. Schwarzes Brot, wenn man drauf gedrückt hat, ist das Wasser ausgespritzt. Und den ganzen Monat lang nur Krautsuppe und einen Puffen Fleisch drin. Also, die konnten gar nicht so, wie sie wollten. Und dann haben eben die DDRler nach Programm das sowjetische Muster übernommen und haben den gleichen Fehler gemacht wie die Sowjetunion, dass sie sich nämlich auch erstmal den Ast, der sowieso schon gestutzt und verkrüppelt war, dass sie den auch noch total abgesägt haben. Es hat ja dann auch noch große Wirtschaftsgüter, Rittergüter gegeben, die durchaus noch gut organisiert waren, die waren ja von den Bomben nicht so beeinträchtigt, die Lebensmittel rationell produzieren konnten. Ja, da haben sie halt die Gutsbesitzer verjagt und haben das dann selber bewirtschaftet und das hat halt nicht funktioniert. Dann haben sie durch ihren albernen Klassenkampf, haben sie natürlich schon mal millionenfach die Elite des Landes außer Land getrieben, richtig gehend hinausgeekelt. Sie haben sehr lange gebraucht, bis sie das wieder kompensieren konnten. Das haben sie zum Schluss auch ganz gut geschafft. Sie haben dann auch eine eigene Elite aus ihrem Proletariat wieder herangezogen, aber am Anfang haben sie sich damit sehr, sehr schwer geschadet. Nun war ja eigentlich die Volkswirtschaft der DDR, wenn man mal davon absieht, dass sie zu schnell Vorhandenes liquidiert haben, bevor sie noch was Neues hatten und nicht gleitend in eine neue Wirtschaftsform hineingegangen sind. Vom Prinzip her war natürlich die Volkswirtschaft der DDR mit volkseigenen Betrieben, was ja eigentlich bedeutet staatseigen, war ja durchaus vernünftig. Vernünftig, richtig vernünftig wäre es nur dann gewesen, wenn es nur die Großbetriebe erfasst hätte. Wie die Deutschen halt sind, wollen sie alles hundertprozentig machen. Sie haben halt auch bis die kleinen Betriebe, hier eine kleine Kohlenhandlung im Hof hinten, musste dann auch noch volkseigener Betrieb werden. Und zum Schluss haben sie dann auch noch das Wohneigentum entprivatisiert und haben sich damit auch noch ein paar Schaufeln am eigenen Grab zugelegt. So, also da haben sie sich beschädigt. Das funktionierte nicht gleichwertig, aber das ändert ja nichts daran, dass das Prinzip eigentlich richtig war. Und es gibt schon noch mehr Faktoren, die uns zeigen, warum dann pleite gemacht wurde. Aber erstmal das Prinzip erörtern. Das Prinzip war, die Industrie, wie gesagt, richtig wäre es gewesen, wenn es die Großindustrie nur gewesen wäre, und die Banken zu verstaatlichen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dann der gesamte Profit und Gewinn aus der Produktionsleiste im Land bleibt und der Regierung zufließt. Die brauchten ihre volkseigenen oder Staatsbetriebe nicht zu besteuern. Die haben gleich den Gewinn gekriegt. Das, was bei uns hier der Investor abzieht, sagt, ich habe mein Geld investiert, ich will jetzt den Gewinn haben. Der Gewinn wird jetzt an die Teilhaber, an die Investoren aufgeteilt. Und das war dort nicht der Fall. Da war niemand Privateigentümer, auch nicht mit Aktien beteiligt. Da wurden die Löhne gezahlt und das, was übrig blieb, war der Gewinn. Da wäre es jetzt nur vernünftig gewesen, wenn sie den größten Teil des Gewinns gleich wieder in Betrieb gelassen hätten, um den Betrieb hochzubringen und zu modernisieren. Das haben sie leider nicht gemacht, sondern haben erstmal das ganze Geld abgenommen, haben es nach Berlin geschafft und haben es dann wieder nach ihrem Gutdünken verteilt. Das war auch nicht so besonders positiv, aber vom Prinzip her war es richtig. Betrieb ist staatseigen, wirtschaftet und das Erwirtschaftete, der erwirtschaftete Gewinn kriegt der Eigentümer, und der Eigentümer ist der Staat, braucht er gar nicht erst besteuern, also auf dem direkten Wege. Das war eigentlich richtig. Nun fragt man sich, warum hat es dann nicht funktioniert? Viele Gründe. Ein Grund war zum Beispiel der dauernde Aderlass, der für die Sowjetunion geleistet werden musste. Die Russen haben sehr viele Reparationsleistungen aus der DDR rausgezogen. Das ging so weit, dass sie zum Beispiel, also nicht nur in den Betrieben, rücksichtslos erstmal, gar nicht daran gedacht, dass sie das auch zu ihrem Nutzen benutzen können, haben sie die Maschinen ausgeschlachtet und haben alles nach Russland geschafft. Und teilweise ist das dann dort irgendwo rumgestanden, auf den Bahnhöfen verortet. Auch in dem DDR-Gebiet, in ganz Deutschland, waren zwei- und mehrgleisige Eisenbahnen auf den Bahndämmen verlegt. In der DDR hat man die zweiten Eisenbahnschienen rausgenommen und hat sie nach Russland geschafft. Da war dann nur noch Eisenbahnverkehr. Hat natürlich auch den ganzen Verkehr wieder behindert. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie die zweite Spur dann mal wieder gebaut haben, nach vielen, vielen Jahren. Damit haben sie sich selber behindert. Und die Betriebe, die besonders gut gelaufen sind, haben die Russen die Hand draufgelegt und haben eine sogenannte SAG gemacht. Die DDR hat VEB gehabt, volkseigene Betriebe, das war ein Staatseigentum. Und die SAG, das waren sowjetische Aktiengesellschaften. Das heißt, die haben den Russen gehört. Die Deutschen mussten produzieren, gewinnen und alle Überlegungen über das ganze Produktionsgeschehen lag in russischer Hand. Zum Beispiel die Porzellanfabrik in Karlau war eine SAG. Also ist ihnen schon mal, ist den DDR-Ländern schon mal da eine Spule leer gegangen, weil sie bestimmte lukrative Betriebe nicht selber bearbeiten konnten. Dann mussten natürlich die anderen Produktionszweige auch laufend an die Russen etwas abgeben. Und in den seltensten Fällen haben sie dafür was bezahlt bekommen oder irgendwas im Tausch, was sie eigentlich gar nicht gebraucht haben. Und das hat natürlich die Wirtschaft sehr, sehr stark belastet. Und man darf auch nicht unterschätzen, ein gutes Prinzip kann auch nicht zur Blüte gebracht werden, wenn es von unfähigen Leuten gemanagt wird. Und das war in der DDR der Fall. Man hat nach Parteibuch die Leute eingesetzt, also nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Industrie, vor allem am Anfang. Und man hat die Eigeninitiative in den Betrieben unterdrückt. Es ist nicht toleriert worden, wenn einer einen Verbesserungsvorschlag gemacht hat, hat er auch nichts dafür gekriegt und es war auch oft gar nicht erwünscht. Weil wenn jetzt weiter oben einer so eine Produktionsstätte betreut hat und die hat halt jedes Jahr einen gewissen Gewinn gebracht, dann war der damit zufrieden, dann hat der kein Risiko, ist er kein Risiko eingegangen und hat nur dafür gesorgt, dass sozusagen das immer laufend kommt. Und wenn die Maschinen kaputt waren, naja gut, dann wurden sie halt geflickt. Und wenn sie wieder kaputt waren, wurden nochmal geflickt, dann wurden nicht richtig Ersatzteile produziert. Mein Bruder war in Russland und habe ich ihn mal gefragt, wie war es denn jetzt so in Russland, weil ich war da noch nicht. Und dann hat er gesagt, muss er so vorstellen, ungefähr so wie in der DDR. Alles wird so lange geflickt, jeder Wasserhahn, alles was du brauchst, jede Leitung so lange, bis wirklich überhaupt nicht mehr geht. Über Jahre hinweg, und das ist in Russland genauso, bloß mit einem Unterschied. In der DDR war dieser Zustand seit 1945 und in Russland seit 1917. Das ist der einzige Unterschied. Das sagt also schon alles. Und dann haben natürlich die DDR-Funktionäre auch noch andere Fehlleistungen begangen. Sie haben immer nach den Westen geschaut und das war natürlich für sie ein Riesenproblem. Die konnten ihre Bevölkerung nicht zufrieden machen. Sie konnten sie nicht rauslassen, weil sie sonst alle abgehauen werden. Warum sind sie dann abgehauen? Weil sie geglaubt haben, dass sie im Westen besser gestellt sind. In der Regel war es ja auch so. Die haben sie aber gebraucht für die Industrie, also mussten sie eine Mauer bauen, mussten die einsperren. Das hat schon Unfriede gebracht. Das Fernsehen konnten sie nicht abschalten. Dauernd haben die DDR das Schaufenster vor der Nase gehabt und haben auch das immer für bare Münze genommen. Die haben gedacht, das ist wirklich alles so golden und da braucht man nichts machen und jeder fährt nur einen Mercedes und es ist alles so wunderbar, was es ja in Wirklichkeit nicht ist. So dass es auch mit einer gewissen Zufriedenheit, Unzufriedenheit zu tun hatten. Jetzt mussten sie diese Unzufriedenheit beheben. Es fehlten Gebrauchsgüter für die Leute, es fehlten Möbel, es fehlten Kleider und was da gegeben hat, das war nicht zufriedenstellend, das hat den Leuten nicht gepasst. Es war nicht modisch genug, lieblos gemacht, nicht nach dem Motto Fritz Vogel oder stirb. Die Bedienungen in den Geschäften waren lieblos, also das war keine richtige Wirtschaftsbearbeitung. Und haben sie immer mehr daran gearbeitet, um solche Güter herzustellen und das war der Anfang von der Herstellung von dämlichen und dümmlichen Verschleißgütern. Die haben dann auch nicht mehr nur vernünftig für den Bedarf, sondern an allen Ecken auch nach westlichem Muster für den Verschleiß produziert und vor allen Dingen für den Export produziert, um Devisen zu bekommen. Ein großer Teil von Möbeln, die hier bei uns in den Kaufhäusern gehandelt worden sind, in der DDR produziert worden für wenig Geld. Dann haben sie in ihrer Hybris haben sie dann auch politisch eine Rolle auf der ganzen Welt spielen wollen. Das war auch ein Aderlass, dann mussten dann afrikanische Länder mussten gesponsert werden und dort mussten Einrichtungen, soziale Einrichtungen geschaffen werden und dann musste mit Kuba Geschäfte gemacht werden. Den Kubanern haben sie ein Riesenschiff geschenkt. Dann haben sie Kompensationsgeschäfte mit den Kubanern gemacht, haben schiffsladungsweise Marmorblöcke aus Kuba importiert, was gar nicht wirtschaftlich war, damit sie denen irgendwie Industriegüter geben konnten. Und teilweise haben sie sowas auch verschenkt. Damals war es ja so, das war ja eine Zeit, in der Zeit des Kalten Krieges, wo auch auf der ganzen Welt überall Befreiungsorganisationen waren. Und die eine Hälfte, da gab es ja noch Freiheitskämpfer, heute gibt es ja nur noch Terroristen. Das war eine Frage der Sichtweise. Damals waren es Freiheitskämpfer und die eine Hälfte haben die Russen gesponsert und die andere Hälfte hat der Westen finanziert. Und hat natürlich die DDR auch kräftig mitgemischt. Wenn ich jetzt denke, was zum Beispiel die Palästinenser alles von denen gekriegt haben, ob das jemals alles bezahlt wurde, das ist eine andere Frage, nicht? Kalaschnikow für die Palästinenser und Kleidung und Schuhe und... Das war natürlich auch alles ein Aderlass. Und sie haben dann in der Schlussphase immer mehr für den Export nach kapitalistischem Muster, haben ihre in Staatseigentum befindliche Industrie dazu benutzt, um die Produktion nach westlichem Verschleißproduktionsmuster zu gestalten. Und das konnte natürlich auch nicht gut gehen. Sie haben ihr erstmal was Bedarfswirtschaft für den eigenen inländischen Bedarf und vielleicht noch für die befreundeten Ostblockländer. Und dann sind sie zur Verschleißwirtschaft geworden und dann hat das Ganze dann gar nicht mehr funktioniert. So. Und dann war die Unzufriedenheit dann da und die konnte nie beseitigt werden, weil diesen scheinbaren Überfluss vom Westen konnten sie nie aufholen. Nun kommen wir zu dem Wirtschaftssystem in der Bundesrepublik. Alles war kaputt, nichts war mehr da. Ich habe im Ansatz schon drüber gesprochen. Ein paar Millionen Flüchtlinge, die alle untergebracht werden mussten. Die Ernährung musste beseitigt, also Ernährungsnotlage beseitigt werden. Es musste Heizmaterial geschafft werden. Keine Fensterscheibe war mehr ganz in den Großstädten. Für Kohle musste gesorgt werden. In den großen städtischen Parks und an den Straßenalleen gab es keinen Baum mehr. Die uralten Bäume, das ist alles abgesägt worden und ist zu Brennholz gemacht worden. Die Leute sind mit dem Handwagen, wo es ging, in die Wälder und haben geholzt. Und in den Großstädten haben sie die Parks abgeholzt. Also das war schon abgewirtschaftet bis ganz runter. Und dann haben sich die Amerikaner überlegt, was sie jetzt nun mit dem besiegten deutschen Volk machen. Und da gab es ja verschiedene Pläne. Da gab es ja auch nicht nur den Marshallplan, sondern da gab es ja auch mal den Morgenthau-Plan. Der Morgenthau-Plan besagte ja, kennt ihr ihn alle?